Aloha. Willkommen zur ersten Episode des Podcasts Hard Rock Aloha. Heute mit einer kurzen Episode nur zur Einführung. Zum Teufel mit der Furcht. Viele Menschen tun nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie glauben, tun zu müssen. Und sagen nicht das, was sie zu sagen haben, sondern das, was sie glauben, sagen zu sollen. Will ich wirklich so ein Mensch sein? Ich will nicht mehr für einen Konzern arbeiten, für ein Ziel, das ich mir nicht gesetzt habe, das ich nicht verstehe, für ein wenig Geld, das am Ende ohnehin nicht reicht. Überhaupt möchte ich keine Zeit mehr vergeuden. Durch das Verfolgen sonderbarer, fragwürdiger, fremdbestimmter Ziele, die ich mit meinem Herzen nicht vertreten kann. Genauso wenig will ich im Wartezimmer des Lebens sitzen. Ich will nimmer warten. Und mein Leben endlich selbst in die Hand nehmen, Verantwortung für mich und mein Tun übernehmen und ein Abenteuer erleben. Das Leben ist ein Abenteuer, ein Traum und ich schreibe das Drehbuch für meinen Traum. Ich will mich nicht von negativen Gedanken hetzen lassen, die mir bisher noch nichts gebracht haben. Die eigene Lebenszeit mit nichtsnutzigen Aktivitäten vergeuden, die man nur ausübt, weil man zu dem, was man eigentlich tun möchte, zu feige, zu mutlos ist, dafür zu wenig Selbstvertrauen hat. Ich will das Ruder herumreißen und das Abenteuer als wagemutiger Kapitän, als Schlitzohr, Grenzgänger, Visionär, Wahnsinniger, als nicht einzuschüchternder Pirat auf den launischen Gestalt des Lebens heißt feiern, der Gefahr ins Auge blicken und nicht in meiner Komfortzone verwahrlosen. Furchtlos, voller Lebendigkeit und Begeisterung das Unbekannte, das Wilde, das Unvorhersehbare suchen und mir meinen Wahnsinn eingestehen. Wenn ich es mir aussuchen könnte, und das kann ich, da bin ich lieber aktiv, ein Pionier als ein blind folgendes Schaf. Lieber absolut leben und dem Tode ins Auge blicken und siegen, als träge dahin zu vegetieren, ohne Ziel und ohne Lust. Das Leben ist mein Traum. Ich bin der Träumer und erschaffe mir meinen Traum. Niemand hindert mich daran, das Leben zu leben, das ich führen möchte. Freiheit ist mein angeborenes Naturrecht. Nicht mehr und nicht weniger. Willkommen bei Hard Rock Aloha.